Weltkonzernen und Ressourcenkrieg. Fällt schwer zu glauben, dass es noch Hoffnung gibt. Jede Art zu leben fordert ihren Preis. Wollen wir die Donnerkuppel oder wollen wir die Enterprise? Alle werden hochintelligent und bereit. Machen Liebe auf dem Jupiter und können auf der Sonne zelten. Glückliche Menschen in einer Zeit, in der niemand mehr stirbt, außer wenn er totgeschossen ist.